Herzlichen Dank für die kurze Einführung und ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich bedanken heute hier bei den, wie hat der Gau gesagt, Vollidioten der NPD beim PAC sprechen zu dürfen. Also ich habe da keinerlei Berührungsängste, freue mich also außerordentlich hier sein zu können im Saarland. Das Thema wurde schon genannt, Europa am Scheideweg, Untergang oder Reconquista. Ein aktueller Aufhänger für die Rede hätte sich leicht, allzu leicht finden lassen können. Eine Meldung über Anschläge jagte in den vergangenen Monaten die nächste. Man konnte wöchentlich, teilweise sogar im Abstand weniger Tage, mitverfolgen, wie die Menschen ihre Profilbilder bei Facebook aktualisierten. Paris, Nizza, Brüssel, Würzburg, München, Ansbach, Fazit, Multikulti kann tödlich sein. Willkommenskultur fügt Ihnen und den Menschen, leider nicht nur in unmittelbarer Umgebung der Bahnhofsklatscher, erheblichen Schaden zu. Auf die falschen Propheten der Willkommenskultur passt das Bibelwort: Sie kommen zu euch wie harmlose Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Matthäus 7, Verse 15 bis 16. Jetzt geht die Saat auf der letztjährigen Willkommenskultur. Doch ich möchte für diesen Vortrag einen weniger aufwühlenden Einstieg wählen, als es die letzten Blutopfer des großen Austausches zweifelsohne gewesen wären. Die Boxlegende Muhammad Ali ist am 3. Juni 2016 verstorben. Zwei Tage später titelte die Bild am Sonntag: Danke, Großer. Darunter folgte eine Aufzählung, die etwa Haltung und Mut einschloss. Eine mutige Haltung bewies der Schwergewichtsprofi indes nicht nur im Ring, sondern auch während einer Fernsehsendung des BBC in den 1970er Jahren, bei der er in puncto Mischehen und der vermeintlichen Gleichheit der Menschenrassen zu mehreren Verbalkinnhaken ausholte, die den etablierten Journalisten heute noch Kopfschmerzen bereiten dürften. Es wird abzuwarten bleiben, auf welche Art und Weise das Establishment diesen echten Ethnopluralisten zur Ikone des Multikulturalismus erheben wird. Dass dies versucht werden wird, mag hingegen als gesichert gelten. Unter anderem machte Muhammad Ali in dieser Sendung die folgenden Ausführungen. Ich bin mir sicher, dass keine intelligente weiße Person, die sich diese Sendung ansieht, kein intelligenter weißer Mann, falls er ein richtiger weißer Mann ist, möchte, dass schwarze Jungs und schwarze Mädchen seine Söhne und Töchter heiraten und dann im Gegenzug ihre Enkelkinder als halbbraune, kraushaarige Schwarze vorstellen. Als der weiße Gesprächspartner behauptete, er habe gegen eine solche Konstellation nichts einzuwenden, weil er nicht glaube, dass ich irgendwie von Ali unterscheide, hielt jener sofort dagegen, indem er sagte: oh doch, wir sind sehr voneinander verschieden. Hierauf änderte der Gesprächspartner seine Taktik und erwiderte: die Gesellschaft hat uns unterschiedlich gemacht. Darauf der Boxer: nein, nicht die Gesellschaft, Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Wir würden zwar sagen, die Evolution habe uns unterschiedlich gemacht, aber jedenfalls ist nicht die Gesellschaft, die Rassen hervorbringt, sondern es sind umgekehrt die unterschiedlichen Rassen, die unterschiedliche Gesellschaften hervorbringen. Aus, basta. Zurück zu unserem Boxer. Als der irritierte weiße Gesprächspartner sagte, Muhammad Alis Haltung sei traurig, polterte jener los: Es ist traurig, dass ich möchte, dass mein Kind aussieht wie ich? Jede intelligente Person möchte, dass ihr Kind aussieht wie sie selbst. Ich bin traurig, weil ich nicht aus der Art meiner Rasse schlagen und meine wunderschöne Identität verlieren möchte. Chinesen lieben Chinesen. Sie lieben die kleinen, schlitzäugigen, braunhäutigen Babys. Pakistaner lieben ihre Kultur. Juden lieben ihre Kultur. Viele Katholiken möchten unter Katholiken heiraten, weil sie nicht möchten, dass die Religion sich verändert. Wer möchte sich hinstellen und seine Rasse töten? Sie haben einen Hass auf die eigenen Leute, wenn sie nicht bleiben möchten, wer sie sind. Schämen sie sich dafür, wie Gott sie gemacht hat? Seine Ausführungen zu diesem Thema beschließt der schwarze Boxer mit folgenden Worten: Das ist einfach die Natur. Sie können tun, was sie wollen, aber es ist natürlich, unter seinesgleichen bleiben zu wollen. Ich möchte unter meinesgleichen bleiben. Ich liebe mein Volk. Nichts anderes möchten wir auch. Wir streben nicht nach Vorherrschaft, nicht nach Hegemonie in der Welt, nicht danach, andere zu versklaven. Wir möchten keinesfalls zurück ins 19. Jahrhundert. Aber allem Anschein sollen ja nicht einmal Reservate entstehen können, in denen das Fortleben unserer europäischen Völker und der weißen Rasse als solcher gesichert wäre. Nachdem Mayan Pawand, eine Mitarbeiterin von ARD Aktuell, und Annette Kahane, die Leiterin der in Berlin ansässigen Amadeo Antonio Stiftung, vor nicht allzu langer Zeit bereits über das weiße Problem und die leider noch zu zahlreich vorhandenen biodeutschen Männer in Mitteldeutschland schwadroniert hatten, dürften sie beide dieser Tage einen multiplen Orgasmus erleben. Denn ihr Wunschtraum, die weiße Bevölkerung in diesen Gebieten ausgedünnt zu sehen, erfüllt sich gerade. Am 24. August 2015 titelte die Welt: Flüchtlinge sollten gerade in den deutschen Osten, in dem sich entvölkernden Osten, sollten nicht weniger, sondern mehr Migranten angesiedelt werden. Hier sei zur Erinnerung, ob schon die kognitiven Flatulenzen dieser Hasspredigerin den meisten noch in den Ohren klingen dürften, Annette Kahane zur Endlösung der deutschen Frage zitiert. Im Osten des Landes gibt es noch immer weniger als 1% sichtbare Minoritäten und somit kann man sagen, dass der Teil dieses Landes weiß geblieben ist, nicht nur ausländerfrei, sondern weiß. Bis heute ist es anstrengend, schwierig, mühsam bis unmöglich, die lokalen Autoritäten davon zu überzeugen, dass dieser Zustand ein Problem ist, gegen das sie aktiv werden sollten. Zitat Ende. Ich wiederhole es, es sollen nicht irgendwelche Rückzugsgebiete entstehen können, jedoch diese weiße, anti-weiße Geisteshaltung ist Rassismus par excellence. Gleichsam als rationalen Gegenpol zu dem pathologischen Hass auf alles Europäische, der sich in Pavans und Kahanes Äußerungen manifestiert, soll Professor Dr. Karl August Eckert bemüht werden, der postulierte, Europa stehe und falle mit der Reinhaltung seiner biokulturellen Homogenität. Um numerische Gerechtigkeit walten zu lassen, sei außerdem Frau Professorin Dr. Ilse Schwedetzky mit folgenden Worten zitiert. Jede Gruppe hat ja ihre eigene biologische Struktur und unterscheidet sich darin von anderen. Es ist daher für die Entwicklung und für das Wesen der Völker alles andere als gleichgültig, welche Zuwanderergruppen sie in ihren Heirats- und Fortpflanzungskreis aufzunehmen bereit sind. Zitat Ende. Ein Einwanderungsgesetz, welches diesen Erkenntnissen vollumfänglich Rechnung trug, war das nordamerikanische Einwanderungsgesetz aus dem Jahre 1924. Darin waren Quoten festgelegt, die zur Folge hatten, dass die allermeisten Neueinwanderer englischer, schottischer, deutscher und irischer Abstammung waren. Es ist indes kaum zu glauben, dass der Blödsinn von Bereicherung und Vielfalt in der multikulturellen Gesellschaft überhaupt noch von irgendjemandem für bare Münze genommen wird. Es ist doch offensichtlich, dass die Apostel der Diversität genau das Gegenteil dessen erreichen, was sie predigen, nämlich eine weltweite Monokultur. Ich liebe Vielfalt und genau deshalb bin ich gegen den hellbraunen Einheitsmenschen und für die Bewahrung gewachsener Kulturen und Stammessitten, seien es die der Khoisan im afrikanischen Busch oder die der Eskimos auf Grönland. Nur hier gilt die Devise Vielfalt statt Einfalt, bunt statt braun. Und noch etwas. Ich habe hier ein paar Mal das in der BRD tabubehaftete Wort Rasse gebraucht. Manch einer wird fragen, ist es denn klug, diesen Begriff zu gebrauchen? Es ist nicht nur klug, sage ich, sondern notwendig. Mein Freund Dr. Pierre Krebs hat das unlängst in seiner Schrift Was tun ausgeführt, indem er schrieb, kein Priester würde vermutlich an einer Podiumsdiskussion über Religion teilnehmen, bei der das Wort Gott verboten wäre. In gewissen Kreisen scheint es aber kein Problem zu sein, über Identität zu palavern und gleichzeitig über deren Ursache eisern zu schweigen. Nicht einmal flüsternd das Wort durch die erstarrten Lippen huschen zu lassen, das Wort nämlich, das ähnlich wie der Zentralbegriff Gott als obligatorische Referenz für Religion die Referenz für Identität darstellt, das Wort Rasse. Wer aber das Tabuwort Rasse verdränge, der verdränge nicht nur das einzig Unabdingbare, die biogenetische Ursache, sondern begebe sich somit in eine Sackgasse des Widerspruches. Denn sobald der Begriff Identität außerhalb des Kontextes von Erbgut, Anthropologie oder Genetik gestellt werde, falle er automatisch in das egalitaristische Definitionsraster des Systems. Identität als ein Produkt der Umwelt. Ich hoffe, dass mit diesen Ausführungen zumindest eine Sache klar geworden ist. Wir sollten es nicht vorschreiben lassen, welche Begriffe wir zu verwenden haben und welche nicht. Es gibt keine Gesetze in Deutschland, die es verbieten, den Begriff Rasse zu gebrauchen. Aber die Schere im Kopf ist selbst bei vielen Mitstreitern aktiv. Ich möchte hier eine Anekdote aus dem eigenen Arbeitsalltag einstreuen, die zeigt, dass die Reflexe der Political Correctness wie ein schweizerisches Uhrwerk funktionieren. Und zwar selbst dann, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Diese Geschichte hat sich erst vor wenigen Wochen in einem gut besuchten Freibad zugetragen. Zu einem riesigen Areal mit Badesee und verschiedenen Schwimmbecken. Über Funk wurde das Schwimmbadpersonal davon in Kenntnis gesetzt, dass ein 8-jähriges Mädchen von ihrem Vater vermisst werde. Sie sei dunkelhäutig, heiße Miriam und trage einen grauen Bikini. Es war eine vernünftige Beschreibung, mit der man etwas anfangen konnte. Wir suchten also an allen Ecken und Enden und das einzige schwarze Mädchen, das ich also sehen konnte, rief ich mit Miriam an, es reagierte nicht. Daraufhin ertönte dann etwa eine Viertelstunde später folgender Hilferuf der Schichtleitung aus den Lautsprechern am See und an den Schwimmbecken. Liebe Badegäste, gesucht wird ein 8-jähriges Mädchen, das einen grauen Bikini trägt. Es heißt Miriam. Bitte helfen Sie uns bei der Suche. Vielen Dank. An der Gruppe von Frauen, an der ich just in diesem Moment mit dem Fahrrad vorbeifuhr und in der sich darüber geärgert wurde, dass man die Haarfarbe des Mädchens bei dem Aufruf nicht genannt hatte, also nach dem Motto, das können ja alle sein, rief ich zu, das Mädchen sei dunkelhäutig. Innerhalb weniger Minuten kam eine Frau aus eben dieser Gruppe auf mich zugelaufen und vermeldete strahlend, das Mädchen gefunden zu haben. Der Vater hatte sich ohnehin in der Farbe des Bikinis getäuscht. Dieser war nämlich nicht grau, sondern schwarz-weiß gestreift. Ich fragte mich, ob er sich in der Hautfarbe seiner Tochter getäuscht hätte. Das Mädchen war nicht nur dunkelhäutig, sondern vollkommen schwarz. Ja? Es ist weiterhin fraglich, wie lange der Vater seine Tochter noch hätte suchen müssen, wenn ich ihre Beschreibung nicht um den offensichtlichsten Punkt vervollständigt hätte. Und alles nur deshalb, weil gesellschaftliche Stigmatisierung befürchtet wird, wenn man sich als nicht farbenblind zu erkennen gibt. Das ist einfach grotesk. In Sachen Konditionierung hat unsere Gesellschaft den alten Pavlov längst übertroffen. Da fragt man sich nur, merken die Hunde überhaupt, dass sie sabbern? Sarrazin hat der Nation mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab vor Jahren schon aufgezeigt, dass sich bei dem größten Teil der Zuwanderer aus der Türkei, und dies gilt mutatis mutandis auch für die Zuwanderer aus anderen Teilen des Nahen Ostens und der Dritten Welt, nicht um die gut qualifizierten Türken mit hohem IQ handelt, die es zweifelsohne auch gibt, sondern vielmehr um die anatolische Unterschicht mit einem sehr viel geringeren Durchschnitts-IQ. Natürlich führt eine solche Einwanderung nach dem Prinzip einer negativen Auslese auch im Aufnahmeland auf Dauer zu keineswegs unerheblichen dysgenischen Effekten. Wir wissen aber auch, dass aschkenasische Juden und Ostasiaten im Mittel einen überdurchschnittlich hohen Intelligenzquotienten aufweisen. Wäre eine Einwanderung von 1,5 Millionen Koreanern oder Chinesen deshalb zu begrüßen? Herrgott, nein. Und zwar aus oben genannten Gründen. Auch hier liefen wir nämlich Gefahr, uns sukzessive abzuschaffen, wenngleich die damit einhergehenden, durch Migranten verübten Gewaltverbrechen vermutlich weniger stark ins Gewicht fielen. Jared Taylor von American Renaissance bemerkte einmal in einer Videobotschaft, dass man als Volk auch dann das Recht habe, seine Eigenarten zu bewahren und Masseneinwanderung strikt und kategorisch abzulehnen, wenn die Migranten alle einen höheren IQ aufwiesen als die Menschen in dem Land, in das sie einzuwandern trachteten. Auch das Credo, die Einwanderer bezahlen unsere Renten, das von Hofschranzen unserer königlich selbstherrlichen Majestät Angela der Ersten und hoffentlich Letzten immer wieder im Mund geführt wird, ist schlicht und ergreifend falsch. Es ist dies auf mehrere Ursachen zurückzuführen. Hier seien nur schlaglichtartig zwei dieser Gründe beleuchtet. Erstens übersieht man aus Einfalt oder Bosheit, man wähle, den Umstand, dass Zuwanderer, die tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt ankommen, was von den sogenannten Flüchtlingen erst gar nicht zu erwarten ist, die teilweise mit einem Fingerabdruck unterschreiben, dass sie sich durch ihre Beitragszahlungen selbst künftige Rentenansprüche erwerben. Nur durch ihre jüngere Altersstruktur lassen sich vorübergehend Zusatzeinnahmen vorgaukeln. Hinzu tritt zweitens noch der Umstand, dass die Deckung der Zuwandererpension äußerst gering ist. Doch was wäre, wenn die Zuwanderer tatsächlich unsere Renten sichern würden? Auch dann wäre Zuwanderung in diesem Ausmaß selbstverständlich abzulehnen, und zwar nicht nur aus oben genannten Gründen des Verlustes der Identitäten und der Vielfalt auf dem Planeten, sondern auch deshalb, weil sich positive Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt einstellen würden, wenn es tatsächlich eine Knappheit an Arbeitskräften gäbe und nicht in Wahrheit einen ständigen Überschuss an Geringqualifizierten. Unternehmer werden dazu angehalten, inländische Arbeitskräfte besser zu bezahlen und ältere Arbeitskräfte besser zu behandeln. Halten wir also fest, Zuwanderer kosten auf lange Sicht im Schnitt weit mehr, als sie einbringen. Selbst wenn sie jedoch mehr einbrächten, als sie kosteten, wäre Massenzuwanderung dennoch strikt abzulehnen. All dies berücksichtigt noch nicht das Heerlager der Analphabeten, das letztes Jahr über die Balkanroute zu uns marschiert ist. Aber wir schaffen das schon, da ist sich die größte Kanzlerin aller Zeiten, Grökatz Angela Merkel, sicher. Man stelle sich vor, alle Mittel des Bundes, der Länder und Kommunen, die für die Unterbringung und Versorgung von Zivilokkupanten im vergangenen Jahr verschleudert wurden und noch immer täglich, ja stündlich verschleudert werden, wären in die Rentenkassen geflossen. Und man mache sich auch keine Illusion, dass etwa die höhere Kriminalität der Zuwanderer mit der Zeit sich auf dem Niveau der autochthonen Bevölkerung einpendeln werde. Natürlich haben die Vereinigten Staaten mit ihren Westafrikanern eine eigene Geschichte, die wir nicht eins zu eins als Schablone gleichsam für heraufdämmernde Verhältnisse in Europa verwenden können. Trotzdem lohnt sich, mit allen Abstrichen und Korrekturen, in Sachen Kriminalität der Blick über den Teich. Denn bisher hat eine Gemeinschaft, die überwiegend aus Angehörigen schwarzafrikanischer Ethnien bestand, sei es in einem Viertel in den USA oder in einem Land wie Haiti, noch immer auch außerhalb Afrikas typisch schwarzafrikanische Verhältnisse widergespiegelt. Hinzu tritt natürlich in gemischtrassigen Gesellschaften noch ein erhöhtes Aggressionspotenzial der im Schnitt weniger Erfolgreichen, das sich nicht selten in Angriffen auf Vertreter der als erfolgreicher wahrgenommenen Ethnie und ergo der vermeintlichen Unterdrücker entlädt. Wobei Affirmative Action in den USA ja faktisch genau das Gegenteil von Unterdrückung bedeutet, nämlich positive Diskriminierung. Sehen wir uns also die unlängst von der New Century Foundation veröffentlichten Zahlen an. Danach war es im Jahr 2013 für einen Schwarzen 6-mal wahrscheinlicher, als für einen Nicht-Schwarzen einen Mord zu begehen. Und sogar 12-mal wahrscheinlicher, dass ein Schwarzer einen Weißen angriff oder einen Asiaten oder einen Latino ermordete als umgekehrt. Insgesamt war es 27-mal wahrscheinlicher, dass ein Schwarzer einen Weißen angriff als umgekehrt ein Weißer einen Schwarzen. Also es war 12-mal wahrscheinlicher, dass er einen Weißen, Asiaten oder Latino ermordete, aber 27-mal wahrscheinlicher, dass er ein Schwarzer einen Weißen angriff, als umgekehrt ein Weißer einen Schwarzen. Bei einem Latino war die Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu einem Weißen 8-mal höher. Hier noch einige Zahlenspielereien. Wenn in New York City nur Weiße leben würden, senke die Mordrate um 91%. Die Zahl der Raubdelikte ging um 81% zurück, die der Schießereien um 97%. Ähnlich wäre es in Chicago, wo die Mordrate um 90%, die der Vergewaltigung um 81% und die der Raubdelikte um 90% fallen würden. Dabei handelt es sich bei diesen Schwarzen in den Staaten nicht um Analphabeten, die erst letztes Jahr über den Atlantik gekommen wären, sondern um Vertreter einer Ethnie, an deren Integration in die Mehrheitsgesellschaft spätestens seit Ende der 60er Jahre mit Hochdruck gearbeitet wurde. Was steht uns also mit den Menschen, die zu uns gekommen sind, wie es so schön heißt, ins Haus? Asiaten verüben in den Vereinigten Staaten unterdurchschnittlich wenige Gewaltverbrechen. Wäre deshalb eine Einwanderung von 1,5 Millionen Chinesen oder Koreanern wünschenswert? Nach oben Gesagtem dürfte klar sein, dass es sich hier nur mehr um eine rhetorische Frage handelt, die selbstverständlich zu verneinen ist. Bernhard Schaub hat diesen Sachverhalt in seinem Aufsatz »Es geht nicht um Köln« hervorragend auf den Punkt gebracht, indem er schrieb, zitiere, »Die Frage ist nicht, ob die Migranten nett sind oder nicht, auch nicht, ob sie sich vielleicht auf dem tiefsten gemeinsamen Nenner einer multikulturellen Hollywood-Zivilisation assimilieren ließen. Die Frage richtet sich zuerst an uns selbst. Wollen wir in Zukunft noch eine europäische Kultur haben oder nicht? Und worin besteht diese Kultur? Sodann glauben wir, dass wir für die europäische Kultur in Zukunft eine Rassenmischung nötig haben? Wenn nicht, dann müssen die Farbigen gehen, auch wenn sie nett sind. Nettigkeit war noch nie das Kriterium für die Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe. Man ist nicht Kaninchenzüchter oder Mormone, Ingenieur oder Chinese, weil man nett ist. Und man wird auch nicht Europäer dadurch, dass man nett ist. Kapiert ihr Linken und Netten?« Zitat Ende. Das Tempo, mit dem die Verdrängung der einheimischen Europäer allerdings vonstatten geht, ist möglicherweise, scheinbar ein Paradoxon, ein Vorteil für die Volksgenossen, die ihre Heimat nicht aus Gutmenschlichkeit oder Selbsthass heraus zu opfern bereit sind. Auch wenn es eine Legende ist, dass ein in lauwarmes Wasser gesetzter Frosch keine Anstrengungen unternehmen wird, um bei sukzessive ansteigender Temperatur dem Wassergefäß und damit dem Tod zu entkommen, wenn ein kochendes Wasser geworfen wird, jedoch alles daran setzt, mag dies übertragen auf Völker sehr wohl gelten. Eine kontinuierliche Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen werden sie hinnehmen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ein rasanter Wandel hingegen, zumal ein solcher Paukenschlag, mobilisiert Abwehrkräfte. Und mit Köln hat jeder deutsche Michel seinen Weckruf erhalten. Wer nach diesem Großereignis, nach dieser Machtdemonstration der Staatsvolksaspiranten, dieser Deutschländer von morgen, noch immer nicht begriffen hat, dass es um Sein oder Nichtsein geht, der wird es wahrscheinlich auch nicht mehr begreifen. Sprechen wir ein bisschen von der Silvesternacht. Als die Augenzeugenberichte in astronomische Höhen schnellten, der Druck, der in sozialen Netzwerken aufgebaut wurde, die Dämme der Geheimhaltung bersten ließ und immer mehr in der Silvesternacht eingesetzte Beamte sich zu Wort meldeten, da war es dann endlich wieder soweit. Alle waren plötzlich empört, schockiert, irritiert. Und zwar in genau dieser Reihenfolge. Empört über das Versagen der Polizei, schockiert über die numerischen Ausmaße der sexuellen Übergriffe auf Frauen, irritiert über die Herkunft, sodann der Täter, die von Zeugen übereinstimmend als nordafrikanisch und arabisch aussehend beschrieben wurden. Gestern noch geklatscht, heute schon begrapscht, konstatierten böse Zungen hämisch. Wie kann das sein, fragten sich hingegen die Gutmenschen und Gutmenschinnen kopfschüttelnd. Reflexartig warnten sie vor Reaktionen und rechter Gewalt, bagatellisierten die Vorfälle, indem sie sie in eine Schublade mit der Bierseligkeit von Oktoberfestbesuchern steckten, machten schließlich sogar die Opfer selbst zu Tätern, indem sie ihnen ans Herz legten, sich nicht von Fremden antanzen zu lassen und stets eine Armlänge Abstand zu halten. Angetanzt fühlte sich vor dem Hauptbahnhof in Köln sicherlich der kleinste Teil der Damen, eher schon genötigt, zusammengeschlagen, ausgeraubt und sogar vergewaltigt. Einige tausend Männer nordafrikanisch-arabischer Abstammung sind es allein in Köln gewesen, die den Silvesterabend für Frauen zum Albtraum und reinsten Spießrutenlauf haben werden lassen. 1054 Anzeigen gingen allein für diesen Zeitraum bei der Kölner Polizei ein. In Hamburg waren nach Polizeiangaben 351 Frauen betroffen. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich zudem in anderen Städten wie Bielefeld, Stuttgart, Frankfurt am Main und Nürnberg. Allein die Ausmaße der Übergriffe in Köln stellten alles bisher Dagewesene in den Schatten. Erinnert man sich noch der Worte Björn Höckes, die er zu fressen gezwungen werden sollte? Das sei widerlich und rhetorische Brandstiftung, wurden seine Cassandra-Rufe vor einem Jahr noch von Justizminister Heiko Maas kommentiert. Nur zu frisch sind uns auch noch die Augenwischereien einer Anja Reschke von Panorama im Gedächtnis, die da allen Ernstes herausposaunt, es gebe kein signifikantes Beispiel dafür, dass ausländische Männer mehr vergewaltigen als inländische. Nun, Frau Reschke, da hätten Sie besser recherchieren oder weniger dreist lügen sollen. Erstens sprechen sowohl die Zahlen des Statistischen Bundesamtes eine andere Sprache und zweitens waren laut der norwegischen Zeitung Dagbladet bereits 2001 immerhin 65% der Vergewaltiger im Land sogenannte nicht-westliche Immigranten. Zum Dritten schließlich stieg in Schweden die Rate an Vergewaltigungen seit 1975, also seit Schweden der Einwanderung Tür und Tor öffnete, bis 2014 um sage und schreibe 1472%. 1472%. Schweden lag laut einer von den Vereinten Nationen im Jahre 2010 durchgeführten Studie bereits auf Platz 2 hinter dem winzigen Lesotho in Südafrika, was die Rate der Vergewaltigung in Relation zur Größe der Bevölkerung anbelangt. Sind 1472% nicht ausreichend signifikant, Frau Reschke? Doch Frau Reschke ist nicht die Einzige, die sich einen solchen Fauxpas in dieser Frage leistet. Denn es gibt und gab sie überall, diese Apologeten des Unentschuldbaren einerseits, Hashtag Armlänge, und die Leugner des Offensichtlichen andererseits, manchmal auch beides zusammen. In einem Netzartikel bezieht etwa eine Gutmenschin Stellung zu den Ereignissen in Köln. Da sie sich keinen Namen gegeben hat, war ich gezwungen, ihr biologisches und soziales Geschlecht zu raten. Vielleicht handelt es sich also auch um einen männlichen Hohlkopf, gleich viel. Sie schreibt, ich muss wohl eigentlich nicht noch einmal betonen, dass es keinen statistischen Zusammenhang gibt zwischen Vergewaltigung und Asylbewerberdichte. Und sie bewegt sich doch, möchte man ihr mit den Galileo Galilei nachgesagten Worten ins Gesicht rufen. Es könnte auch sein, dass der ein oder andere literarisch forcierte Zeitgenosse, ob dieser offensichtlichen Blindheit unserer Anja Reschke ist, man beachtet den Plural, sich an ein Gedicht des Struwwelpeter-Poeten Heinrich Hoffmann erinnert, nämlich an den Hans Guck in die Luft. Ich habe mir erlaubt, behutsam in den Originaltext einzugreifen. Wenn Anja ins Studio ging, stets ihr Blick am Himmel hing. Nach den Dächern Wolken schwalben, schaut sie aufwärts allenthalben. Vor die eigenen Füße dicht, ja, das sah die Jungfer nicht. Also, dass ein jeder ruft, seht Anja, guck in die Luft. Ins gleiche Horn wie Anja Reschke und die hernach zitierte stößt auch, wen wundert's, die ehemalige Grünen-Chefin Claudia Roth, wenn sie sich nicht entblödet, nach diesen schrecklichen Ereignissen zuerst davor zu warnen, Flüchtlinge nach den Übergriffen unter Generalverdacht zu stellen. Es sei ja nicht so, dass wir jetzt sagen können, das ist typisch Nordafrika, das ist typisch Flüchtling, sagte sie dem WDR 5. Dieser Purzelbaum wiederum ist typisch rot. Natürlich ist das, was im Kölner Hauptbahnhof geschah, weder typisch für einen syrischen Familienvater, der mit Frau und Kind Aufnahme gefunden hat, noch für eine marokkanische Witwe von 60 Jahren. Das Gros der Einwanderer fällt jedoch in eine ganz andere Kategorie. Es sind Single-Männer ohne Verpflichtungen, dazu teilweise mit tiefsitzendem Hass gegen die ehemaligen Kolonialherren und ganz natürlicherweise Samenstaub. Müssen wir sie wirklich alle aufzählen? Die Fälle von Massenvergewaltigungen, wie sie sich ja seit Jahren gehäuft in Schweden ereignen, aber auch schon hierzulande, etwa in derselben Silvesternacht in Weil am Rhein, wo ein junger Mann und drei Jugendliche zwischen 14 und 15 Jahre alte Mädchen mehrfach vergewaltigt haben sollen, wie am 7.01.2016 bekannt wurde. Bei den Tätern soll es sich laut Polizeiangaben übrigens um Syrer handeln, wobei die Nationalität der Tatverdächtigen jetzt kommt, bei der Tat allerdings eine untergeordnete Rolle spiele, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gegenüber dem SWR herausstrichen. Oder müssen wir erst an die 1400 Kinder erinnern, die im nordenglischen Rotherham im Zeitraum von 16 Jahren von pakistanischen Banden missbraucht wurden? Wie die Stuttgarter Zeitung feststellt, waren die meisten Opfer arm und weiß. Die Täter hatten einen unübersehbaren Migrationshintergrund. Auch dort versuchten die Behörden, den Skandal zu vertuschen, weil sie den Rassismusvorwurf fürchteten. Der Deutschlandfunk sprach damals von einigen misstrauisch gewordenen Staatsbediensteten, die sich offenbar nicht trauten, ihre Beobachtungen weiterzugeben, aus Angst, hinterher als Rassisten hingestellt zu werden. denn die Beschuldigten kommen nahezu allesamt aus der pakistanischen Gemeinde. Dabei hätten einige Missbrauchsopfer ihre Peiniger als Asiaten beschrieben. Aus der Furcht heraus, als Rassisten zu gelten, seien die Ordnungskräfte diesen Hinweisen auf die ethnische Herkunft der Täter jedoch nicht oder nur zögerlich nachgegangen. Ähnlich mag es zunächst in Köln gewesen sein, doch die Zahl der Augenzeugen ist Legion. Von der internationalen Presse, so vom irischen Independent, wurde das anfängliche Schweigen deutscher Behörden über die Vorfälle in Köln durchaus registriert. Dort hieß es, anstatt sich mit Nachdruck solch schockierender Übergriffe anzunehmen, haben die deutschen Behörden versucht, es zu vertuschen. Der Grund für diese bizarre Reaktion, this bizarre reaction, scheint zu sein, dass man eine Gegenreaktion auf die Flüchtlinge befürchtete. Eine sehr treffende Analyse. Das ist Rotherham in Grün oder auch Feigheit, Feigheit, Feigheit. Selbst dann, wenn die westafrikanischen Migranten keine höhere Libido aufwiesen und die arabischen Migranten kein vom Islam geprägtes Frauenbild importieren würden, was zu bestreiten schlechterdings Blödsinn wäre, müsste es rein statistisch bei dem ungleichen Zahlenverhältnis männlicher und weiblicher Einwanderer zueinander einen Anstieg von sexueller Gewalt gegen Frauen geben. Udo Ulf Kotte erklärt Reschke und anderen Schnarchnasen geistigen Blindgängern weshalb. Zitiere. Wer in den letzten Monaten in den Hauptnachrichten die abendlichen Bilder der Flüchtlingsströme gesehen hat, der wird keinen Zweifel haben, dass vorwiegend junge, kräftige Männer den Weg nach Europa suchen. Und weiter, klar ist zudem, dass junge Männer sexuelle Bedürfnisse haben. An Ländern wie China, wo Jungen einen höheren Stellenwert besitzen und junge Männer nun in großer Überzahl vorhanden sind, sehen wir, wohin das führen kann. Es kommt zu gewaltigen Verwerfungen in einer Altersklasse, wenn auf viele junge Männer nur sehr wenige junge Frauen kommen. Niemand bestreitet das. Genau diese Situation fördern wir allerdings in Europa, indem wir hunderttausende junge Männer aus Ländern der dritten Welt über die Grenzen lassen. In allen Ländern, in denen ein Überschuss an jungen Männern besteht, leiden Frauen unter zunehmender sexueller Gewalt. Im Falle von Ländern wie Indien oder China nehmen wir es mit Empörung zur Kenntnis, wenn es dort immer öfter Gruppenvergewaltigungen junger Mädchen und sexuelle Übergriffe im öffentlichen Nahverkehr gibt. Zitat Ende. Einen ähnlich scharfen und analytischen Blick bewies auch der des Nationalkonservatismus sicher unverdächtige Journalist Ross Douthat, der am 9. Jänner des Jahres in der linksliberalen New York Times jene Fakten ebenfalls benannte und außerdem anmerkte, man dürfe 1 Million Migranten, von denen die meisten junge Männer seien, nicht auf die Gesamtbevölkerung von 82 Millionen hochrechnen, sondern müsse sie vielmehr zu der nur 10 Millionen starken Personengruppe der 20- bis 30-Jährigen in Relation setzen. Richtigerweise fordert Ross Douthat am Ende seines Kommentars, that Angela Merkel must go. Des Weiteren sei Frau Roth darüber aufgeklärt, dass es sich bei der Art der Belästigung, will heißen insbesondere bei der Vorgehensweise der Täter, durchaus um ein vornehmlich arabisches Phänomen handelt. So erklärt ein Polizeibeamter, dieses Phänomen sei erstmals in der westlichen Öffentlichkeit bekannt geworden, als Journalisten es 2013 während des Volksaufstandes am Tahrirplatz in Kairo beobachteten. Eine Gruppe von Männern umkreist ein weibliches Opfer, schließt es ein und vergreift sich an der Frau. Dass vereinzelte Schlafwandler angesichts der jüngsten Ereignisse noch immer keines Besseren belehrt worden sind, zeigt unter vielen anderen auch der bereits erwähnte Kommentar der engagierten Gutmenschen auf den Netzseiten von Grenzenlos Willkommen. Kreationisten glauben eben ungeachtet aller wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass die Evolution ein Märchen sei. Rotzfrech und pietätlos blökt sie, ich appelliere an alle engagierten FlüchtlingshelferInnen, GönnerInnen und OpferschützerInnen. Hört nicht auf, macht weiter, helft weiter, ihr tut das Richtige. Man möchte ihr fast wünschen, in der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof dabei gewesen zu sein. Was für eine schamlose Verhöhnung der Opfer. Ein Bekennerschreiben ist das nicht, eher schon ein unappetitlicher Rechtfertigungsversuch. Geläuterter kam da schon ein anderer Bericht aus dem Weltnetz daher. Auf Netzwerk Köln schüttete der Freund eines Opfers sein Herz aus. Er habe inmitten des Infernos gestanden und seine Freundin an der Hand gehalten, was jedoch keinesfalls habe verhindern können, dass er ständig unter das Kleid gefasst worden sei. Sie ist immer noch völlig fertig aufgrund dieser Szenen und habe Angst, irgendwann mal einmal alleine durch so etwas hindurch zu müssen. Verzweifelt fragt er am Ende seines Berichts, ist es das, wofür ich den halben Inhalt meines Kleiderschrankes gespendet habe? Ist das neue Köln? Ist das neue Deutschland? Ja, lieber Hans, guck in die Luft. Genau das ist es. Aber keine Sorge, es wird noch schlimmer werden. Viele Menschen, die vor Monaten noch laut Hurra schrien, sind leiser geworden oder verstummt. Doch die Geister, die sie riefen, werden sie nun so leicht nicht los. Machen wir nicht den Minderbelasteten und Mitläufern, ja nicht einmal den Überzeugungstätern, einen Vorwurf aus ihrem vormaligen gesellschaftlichen Engagement, sofern sie durch ein persönliches Damaskus-Erlebnis doch noch vom Saulus zum Paulus mutieren und plötzlich klar sehen. Denn, so schrieben schon Cicero und Seneca, errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum. Irren ist menschlich, aber auf Irrtümern zu beharren ist teuflisch. Zwar haben die Totengräber Deutschlands und der übrigen westeuropäischen Staaten das Monopol auf die veröffentlichte Meinung, doch hat sich, und hier erweist sich das Internet als eine vorzügliche Erfindung, mittlerweile wenigstens ein Teil der Bürger auf Alternativrecherchen im Netz verlegt. Noch stellen die autochthonen Deutschen die Mehrheit. Es ist 11:55. In Frankreich, Großbritannien oder Schweden erklang vermutlich bereits der Glockenschlag der 12. Stunde. Schweden, das gemessen an seinen 9,6 Millionen Einwohnern, gefolgt von Deutschland, die meisten Flüchtlinge in Europa aufnahm, hat nun das Limit seiner Aufnahmekapazitäten erreicht. Nachdem Schweden lange Zeit eine ostentativ zur Schau gestellte Willkommenskultur gepflegt hatte, und wir erinnern uns der Früchte dieses Verbrechens, Stichwort 1472%, nachdem nun Schweden lange Zeit eine Willkommenskultur gepflegt hatte, die jener der Kanzlerin in nichts nachstand, forderte plötzlich auch Schwedens Ministerpräsident, dass andere Länder ihre Verantwortung übernehmen sollten. Dieses Grunzen nach Umverteilung ist uns von Europas Stiefmutti Merkel bestens bekannt. Welche Verantwortung? Ist es an Unverschämtheit überhaupt noch zu überbieten? Man selbst verursacht einen Schaden und der Nachbar soll zur Hälfte dafür aufkommen. Nichts anderes ist es doch. Die Propagandisten der Willkommenskultur in Deutschland und Schweden sind es ja auch allein, die für den Ertrinkungstod von Auswanderern im Mittelmeer verantwortlich zu machen sind. Wer kann es nämlich jenen verdenken, dass sie sich gleichsam durch diesen Hirsebrei zu fressen suchen, da man ihnen beständig suggeriert, es liege dahinter ein Schlaraffenland? Der waffenlose Ansturm auf das Abendland und insbesondere auf Deutschland und Schweden wird so lange anhalten, wie von verantwortungslosen Politikern falsche Signale gesendet und die europäischen Außengrenzen nicht mit aller erforderlichen Härte verteidigt werden. Solange es ärmere Länder und reichere Länder auf dem Planeten gibt, wird bei gleichzeitigem Wegfall des Grenzschutzes der Einwanderungsstrom nach Europa nicht versiegen. Und zwar so lange nicht, bis ein osmotisches Gleichgewicht erreicht sein und ergo die Lebensqualität in Afghanistan in etwa derjenigen Deutschlands entsprechen wird, was allerdings nur durch einen Bevölkerungsaustausch möglich wäre. Da dieser von kriminellen Politikern in die Wege geleitete, da diese von kriminellen Politikern in die Wege geleitete Abschaffung des Staatsvolks einem Genozid keinesfalls bloß ähnlich sieht, fühle ich mich dazu veranlasst, eine Metapher Bonhoeffers aufzugreifen, nach der es notwendig werden kann, nicht nur die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern auch dem Rat selbst in die Speichen zu fallen. Halten wir unsere Rückzugsräume frei. Suchten bedrängte Schweden, Briten, Buren oder Franzosen bei uns Aufnahme, hießen wir sie willkommen. Doch Syrer und Afrikaner gehören nicht zu unseren Nächsten, verändern aber das Gesicht unserer Heimat bis zur Unkenntlichkeit. Und ob sie gleich alle in der Tat Verfolgte wären, endete das Recht auf Asyl dort, wo es den Volkstod des Wirtsvolkes begünstigen müsste. Zumal ja fast jeder Asylant, bevor er an unserer Grenze erscheint, schon mehrere sichere Dritt-, Viert-, Fünft-, Sechst- und Siebtstaaten passiert hat. Und an dieser Stelle seien zum sogenannten Recht auf Asyl einige wenige Ausführungen erlaubt. Wer immer sich in dieser Frage auf den Artikel 16a Grundgesetz beruft, dem sei mit Professor Dr. Schachtschneider ein wenig Nachhilfe erteilt. Denn die gegenwärtige Politik der offenen Grenzen lässt sich damit nicht rechtfertigen. Zwar gibt es nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ein subjektives Recht politisch Verfolgter in Deutschland Asyl zu erhalten, doch wird dieses Grundrecht seit der Asylrechtsreform 1993 drastisch eingeschränkt. Es heißt dort in Absatz 2, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist, kann sich nicht auf Absatz 1 berufen. Hat also dieses Grundrecht nicht und genießt ergo kein Asylrecht in Deutschland. Selbst wenn er in seiner Heimat tatsächlich politisch verfolgt würde. Das betrifft ja faktisch fast jede der im letzten Jahr nach Deutschland gekommenen Personen, da die wenigsten Schlepper mit ihrem Kahn die Elbe entlang gefahren sind und Hamburger Hafen festgemacht hat. Der Aufenthalt von fast allen Fremden in der BRD, die mit dem Asylbegehren ins Land gelassen wurden, ist daher illegal. Man hätte ihnen die Einreise verweigern müssen und, falls sie irgendwie eingedrungen sind, müsste man sie, so Schachtschneider wörtlich, nach § 18 Asylverfahrensgesetz zurückschieben. Kommen wir nun vom Recht auf Asyl zum Widerstandsrecht. Zum Widerstandsrecht derer, die als Bürger das Staatsvolk stellen. Auch hierzu hat Schachtschneider die passenden Worte gefunden, weshalb er ein längerer Abschnitt aus seiner Verfassungsbeschwerde gegen die Politik der Masseneinwanderung vom 30. Januar des Jahres wiedergegeben werden soll. Deutschland ist seiner Verfassung nach kein Einwanderungsland. Denn es gibt kein Gesetz, das Deutschland zum Einwanderungsland erklärt. Und es gibt erst recht keine dahingehende Verfassungsbestimmung. Im Gegenteil. Nach dem Grundgesetz ist das deutsche Volk zu dem Staat Bundesrepublik Deutschland verfasst. Solange nicht eine neue Verfassung des deutschen Volkes Deutschland zum Einwanderungsland erklärt, steht der nationale Charakter der Bundesrepublik Deutschland nicht zur Disposition. Weder der verfassungsändernde Gesetzgeber noch gar der einfache Gesetzgeber können Deutschland zum Einwanderungsland machen, weil die Politik der Staatsorgane Artikel 1 und Artikel 20 Grundgesetz unberührt lassen müssen. Das stellt Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz klar. Das Land, nämlich Deutschland, das auch, aber nicht nur eine geografische Bedeutung hat, ist das Land der Deutschen. Das Land des deutschen Volkes. Über dessen Bevölkerung haben ausschließlich die Deutschen zu entscheiden. Große rechtliche Änderungen bedürfen der unmittelbar demokratischen Entscheidung des deutschen Volkes, das allein, wenn überhaupt, gemäß Artikel 146 Grundgesetz zum Einwanderungsland umwandeln kann. Deutschland sei jedoch faktisch zu einem Einwanderungsland gemacht worden, so Schachtschneider weiter. Diese Praxis stellt eine schwere Verletzung der Souveränität der Bürger dar, denn die Souveränität ist die Freiheit der Bürger schlechthin. Sie üben diese gemeinsam als Staatsgewalt, unmittelbar durch Abstimmungen oder mittelbar durch die Organe des Staates aus. Die Staatsorgane sind dabei an die freiheitlich-demokratische Grundordnung gebunden, welche die Identität der Verfassung ausmacht. Dazu gehört, dass allein das Volk bestimmen kann, ob es seine Homogenität aufgibt und sich zum Einwanderungsland erklärt. Die Staatsorgane sind nicht befugt, Schritt für Schritt die Homogenität des Volkes zu verändern oder gar in einem großen Schritt entgegen den Gesetzen massenhaft Fremde als vermeintlich neue Bürger in das Land zu holen. Irgendwelche gutmenschlichen Moralismen stehen nicht über den Gesetzen, schon gar nicht über dem Verfassungsgesetz und erst recht nicht über den Verfassungsprinzipien, die nicht einmal zur Disposition des verfassungsändernden Gesetzgebers stehen. Dazu gehört ausweislich Artikel 1 und Artikel 20 des Grundgesetzes, das deutsche Deutschlands. Der Rechtsstaat gebietet die Gesetzlichkeit allen staatlichen Handelns. Gesetze auch nur eines Ordnungsbereiches, wie dem Ausländerrecht, systematisch zu missachten, ist nicht nur eine nicht hinnehmbare Verletzung des Rechtsstaates, sondern, wenn das zum System einer verfassungsfeindlichen Politik gemacht wird, ein Unternehmen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Gegen solche Unternehmen haben alle Bürger ein Recht und die sittliche Pflicht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Eine Einwanderungspolitik ist gegen die Verfassung der Deutschen gerichtet, soweit Schachtschneider. Die meisten wissen wahrscheinlich, dass die Verfassungsbeschwerde Schachtschneiders abgebügelt wurde. Was heißt da, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist? Wie einst Cäsar am Rubikon oder der griechische Held Herakles am Scheideweg stehen dieser Tage Deutschland und Europa vor einer sehr wichtigen Entscheidung. Untergang oder Reconquista? Die Würfel sind in der Tat noch nicht gefallen, denn noch bleibt ein weniges an Zeit, dem Rat in die Speichen zu fallen. Vielen Dank. Thank you.